dazu könnte ich jetzt nur einwenden, ja, das ist aber auch gerade das Gute, weil Feuerbach ist ein Hegelianer, ist einer der besten Hegel-Schüler gewesen. Und Hegel hat seine, das müssen wir eigentlich dazu legen, weil das eigentlich eine Antwort auch auf Hegel ist, das ist ein Umwendungsversuch von Hegels durch und durch historisierender Religionsphilosophie. Also die Philosophie der Religion, das sind ja Vorlesungen, die im Gegensatz zur Logik oder Phänomenologie von Hegel recht gut fasslich zu lesen sind. Diese Vorlesungen, also da kann man gut mitvollziehen, was der Hegel da eigentlich meint, bringt auch viele Anekdoten und so. Also da, ich habe das letztes Jahr mal so, wie wir zur Judenfrage von Marx gelesen haben, da habe ich dann mal, warum Marx zu solchen Positionen kommt, diese hegelische Religionsphilosophie über das Judentum und der macht da so eine Stufenfolge auf, der Hegel. Der will unbedingt krampfhaft natürlich, dass das Judentum zwar die Religion der Erhabenheit ist, also der Sublimierung ist, ja, mit hohem Niveau, er macht das überhaupt nicht runter, aber es unbedingt muss er natürlich den Protestantismus dann am Schluss viel höher ansiedeln, weil das ja historisch, evolutionistisch für ihn dann höher steht. Und wie er das hinschraubt und hinkriegt, das ist sehr, sehr listig und das ist alles historisch gesättigt bei ihm. Und daran setzt der Feuerbach an. Das setzt er voraus, wie auch Marx, ja, und antwortet sozusagen darauf und versucht das genau materialistisch zu erden. Nur wird es bei ihm dann relativ starr und mit diesen Kategorien. Aber diese kategoriale Arbeit, die setzt eigentlich den Hegel nur fort. Dieses Historisierende bei Hegel. Und Marx hat das ja dann auf seine Weise auch versucht aufzugreifen, nur musste er sich dann halt ziemlich auf das Ökonomische, auf Kritik der politischen Ökonomie erstmal werfen und konnte nicht diese Subjektivitätssachen so, haben sie auch dann später zugegeben, angemessen einbeziehen in die Totalität. Aber deswegen hast du recht, aber das ist nicht weiter schlimm, wenn das jemand mal kategorial so bringt wie der Feuerbach. Man ist nicht viel weiter darüber hinausgekommen. Und genau dieses Kategoriale, würde ich sagen, fehlt heute. Positiv zu beschreiben, wie diese Religiosität sich darstellt, das ist relativ positivistisch, würde ich mal sagen. Und was Alfred Schmidt und solche Leute machen, das bezieht sich ja, wo die gut ist, diese Religionsphilosophie heute oder mehr als Religionsphilosophie, was Alfred Schmidt so liefert, das bezieht sich ja genau auch auf Feuerbach sehr stark, zu Recht. Mhm.